zentral, Drumont ist zentral, die Charta der Hamas ist zweifellos auch ein zentraler Text. Nachdem wir jetzt einen Hauptteil vom Vortrag von Klaus Holz gehört haben, in dem er die vier Hauptcharakteristika des modernen, gegenwärtigen Antisemitismus genannt hat, die für ihn relevant sind, kommen wir jetzt gleich zum zweiten Teil, den hat er genannt den antizionistischen Antisemitismus. Ja, vorher machen wir noch ein bisschen Musik. kommt zum angekündigten zweiten Teil mit der Überschrift antizionistischer Antisemitismus. Wenn Sie bitte noch einen Moment erinnern, was ich ganz zu Beginn als These aufgestellt habe, habe jetzt ein wenig ausholen müssen, um meinen Begriff zu erörtern. These war im Kern, die Tendenz im Antisemitismus läuft auf einen antizionistischen Antisemitismus zu, mehr oder minder ausgeprägt, mehr oder minder entfaltet, kombiniert aber mit einer Relativierung der Shoah in unterschiedlichen Varianten und Formen. Die Kernform, in der das geschieht, als Muster, ist eine Relativierung des Statuses der Juden als Opfer im Nationalsozialismus und eine Relativierung, wenigstens Relativierung des Staates der Täter, das heißt die konkreten Täter, beziehungsweise der Schuld, die dadurch die deutsche Nation als Verursacher der Judenvernichtung hat. Dieses Verhältnis muss bearbeitet werden, muss ausgeglichen werden, da gibt es alle möglichen Varianten. Ich habe vorhin angedeutet, eine ist die Aufrechnung von Schuld. Wir haben doch in Dresden schon gebüßt, was wir den armen Juden damals angetan haben. Deswegen ist es ungerecht, uns heute immer noch damit zu kommen. Ist doch längst gesühnt, Schlussstrich oder sowas. Wäre so eine Variante, wie das etwa vertreten werden kann. Es gibt natürlich auch krassere Varianten. Zunächst also zum antizionistischen Antisemitismus. Ich muss das sehr kurz machen, wenn ich mit meiner Zeit klarkommen soll. Muss deshalb zwei Dinge vorwegschieben, in einer ganz knapp, aber das geht. Ich verstehe unter Zionismus jüdischen Nationalismus. Unter Nationalismus verstehe ich im Kern die Doktrin, ein Volk, ein Staat, eine Nation. Die Besonderheiten des Zionismus als jüdischen Nationalismus brauche ich gar nicht zu erörtern. Es gibt natürlich Besonderheiten, auch wesentliche Besonderheiten. Ich brauche sie deshalb nicht zu erörtern, weil der Zionismus nichts mit dem Antisemitismus in diesem Sinne zu tun hat, dass der antisemitische Antizionismus sich beim Zionismus erstmal darüber belehren lässt, was der eigentlich Zionismus ist. Es gibt deshalb auch einen Antizionismus, und das macht die Begriffslage etwas verwirrend, einen rationalen, kritischen, legitimen, wie immer Sie wollen, Antizionismus. Ebenso wie jeder Nationalismus kritisiert werden kann, kann auch ein jüdischer Nationalismus kritisiert werden, und er wird und wurde natürlich auch. Es ist innerhalb der jüdischen Geschichte, sind es vor allem zwei Spielarten, in denen die antizionistisch sind, im Sinne jetzt einer rationalen Kritik. Das ist einerseits eine religiöse Strömung, die sagt, wir dürfen ins Heilige Land nur mit dem Messias zurück. Also erst muss der Messias kommen, dann dürfen wir zurück. Deshalb ist es blasphemisch und antijüdisch im religiösen Sinne, wenn wir sozusagen einfach säkular da jetzt einfach hingehen, Staat gründen. Die zweite Variante ist eine linke sozialistische Kritik am zionistischen Vorhaben einer Staatsgründung, die eben auf Internationalismus setzte und nicht auf Nationalstaat setzte. Auch das muss ich nicht weiter ausschmücken, weil auch das für das Folgende im Grunde nicht weiter relevant ist. Man muss es aber im Hinterkopf behalten, um die Begriffe auseinanderzuhalten. Im Folgenden rede ich ausschließlich über einen Antisemitismus, der sich als Antizionismus darbietet. Gucken wir zunächst in die Bundesrepublik. Da lässt sich die Lage leider sehr einfach charakterisieren. Für diese Variante des Antisemitismus gibt es ein ganz enormes Wachstum in den letzten 20 Jahren. In repräsentativen Erhebungen kann man das sehr schön sehen. Man hat folgende Frage gestellt, ganz seriös, repräsentativ und so weiter, in der Bundesrepublik. Die Frage war, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Dafür gab es 1987 17% Zustimmung, 50% Ablehnung. Genau gleiche Frage 2004 in dann beiden, jetzt vereinigten deutschen Staaten. 2004 51% Zustimmung, 49% Ablehnung. Von den ablehnenden Aussagen nur 19% dezidiert, der Rest so wischiwaschi Ablehnung. Der Zuwachs ist ganz offensichtlich, 17-51. Warum die Frage so gestellt wurde, ist ja ganz offensichtlich, denke ich, nach allem bisherigen. Weil wird ja zweierlei gemacht. Es ist einerseits wird an Israel wird sozusagen eine Täter-Opfer-Relativierung vorgenommen. Ne? Was Israel heute mit den Palästinensern macht, ist das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Also sind die, könnte man jetzt weiter formulieren, sind die Israelis von heute, der Staat Israel von heute, sowas wie ein nazistischer Staat? Sind die Juden die Nazis von heute? Auf jeden Fall sind sie heute die Täter. Also können Sie uns doch nicht noch immer damit kommen, mit der alten Geschichte. Also, die Täter-Opfer-Umkehr wird hier begründet in einem Vergleich mit dem, was angeblich Israel in besetzten Gebieten tut. Man kann weitere solcher, ich will Sie nicht langweilen, man kann leider weitere solcher empirische Ergebnisse vorführen und vorlesen. Hier, ich will nur noch ein ganz kurzes lesen. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Fand 2004 68% repräsentativ Zustimmung. Da ist es noch deutlich. Vernichtungskrieg ist eine Vokabel, die eindeutig mit dem NS identifiziert ist. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Am Stammtisch hieß es sowas dann, die Juden sind die Nazis von heute. Ne? Das ist das, was damit dem Sinn nach transportiert wird. Es ist also offensichtlich, dass in der Bevölkerungsmeinung diese Form des antisemitischen Stereotyps, diese Kombination Täter-Opfer-Relativierung mit Israel verbinden, eben enorm Konjunktur hat. Wenn wir in den islamistischen Bereich gucken, dann könnte auf den ersten Blick dort auffallen, dass dort ebenfalls diese Täter-Opfer-Umkehr in Verbindung mit Israel eine ganz enorme Rolle spielt. Man könnte ja sagen, na gut, das ist ein deutsches Problem, weil die Deutschen haben nun mal den Nationalsozialismus mit in Auschwitz verbrochen. Also ist das so ein Problem hier der Schuldentlastung und der Verantwortungsabwehr und sowas. Das ist aber mitnichten so, dass das sozusagen ein rein deutsches Problem wäre, sondern stellt sich generell für den Antisemitismus, weil jeder Antisemitismus natürlich vor der Frage steht, sich zu rechtfertigen nach Auschwitz. Wie kann man nach Auschwitz noch Antisemit sein? Ist nicht eine bloß deutsche Frage, sondern eine Antisemitenfrage. Gemäß des islamistischen Antizionismus haben Juden gerade nicht als Opfer des Nationalsozialismus Israel gegründet, sondern, wie es zum Beispiel in der Charta der Hamas heißt, ich habe das schon zitiert, den Zweiten Weltkrieg angezettelt, und da hieß es wörtlich, um die Etablierung ihres Staates vorzubereiten, also instrumentell, Verschwörung wieder. In diesen tausendfach zu findenden Behauptungen erscheint Auschwitz als innerjüdisches Komplott im zionistischen Interesse, sodass die Identifikation von Nazis und Zionisten von Hakenkreuz und Davidstern berechtigt zu sein scheint. Das kann man in einer demokratischen Öffentlichkeit nicht allzu deutlich aussprechen, während wenn man es tut, hat das Folgen, zum Glück noch. Während zum Beispiel der Ayatollah Khamenei 2001 erklärt, das muss ich sagen, ich bin eigentlich noch gestolpert, aber das ist doch skandalös, was der Oettinger da gemacht hat. Ich kann das, wenn ich mal die Zeitgeschichte kommentieren darf, sodass man im Moment, ja zum Glück ist es ja wenigstens noch skandalisiert worden, aber ist ja nun wahrlich nicht das erste Beispiel, und doch mit einiger Mühe, man muss sich ja inzwischen manchmal Sorgen tatsächlich machen, ob denn tatsächlich noch rechtzeitig und sowas skandalisiert wird. Und du hast ja vorhin auch darauf angespielt, wie das dann berichterstattet. Auch Hohmann ist ja nicht zurückgetreten, weil er eine antisemitische Rede gehalten hat. Okay, ich wollte eigentlich sagen, in der demokratischen Öffentlichkeit kann man das nicht so deutlich sagen. Solche Probleme hat der Ayatollah Khamenei im Iran natürlich nicht. Der erklärte deshalb 2001, ich zitiere ihn, es gibt Dokumente, die nachweisen, dass es eine enge Zusammenarbeit der Zionisten mit Nazi-Deutschland gab und übertrieben fabrizierte Zahlen in Bezug auf den jüdischen Holocaust, um Mitleid bei der öffentlichen Meinung zu erzeugen. Zitat Ende. Der Ayatollah kombiniert also eine halbe Leugnung, fingierte Zahl der Opfer, mit einer Täter-Opfer-Umkehr, Zionisten-Nazi-Kollaboration, sodass im Resultat der, wie er schreibt, jüdische Holocaust nicht einmal Mitleid erheischt, geschweige denn Israel legitimiert. Dies ist typisch für den säkularen arabischen wie den islamistischen Antisemitismus. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist im säkularen wie im islamistischen Antisemitismus so attraktiv, auch im säkular-arabischen natürlich, weil sie die israelische Staatsgründung delegitimiert. Israel erscheint nicht mehr als Staat der Überlebenden, sondern Auschwitz erscheint als jüdisch-nazistischer Komplott, um Israel gründen zu können. Damit ist die Frage der Verantwortung für Auschwitz natürlich erledigt. Die Zionisten sind schuld. Diese Konstruktion kommt nebenbei bemerkt, auch da sieht man, wie solche Muster durch die Weltgeschichte wandern, ohne sich in ihrer Struktur zu verändern. Ursprünglich aus dem Stalinismus, die erste Hochzeit, genau dieses Muster, man könnte das wörtlich daneben legen, ist zumindest spätestens voll entwickelt da mit den Schauprozessen in stalinistischen, also um 1950. Wir haben dann von dort aus wandert, auch das wieder ein Import, wandert das in Zeiten des Kalten Krieges in arabische Länder, stark nach Ägypten und von dort aus eben sozusagen in den weiteren arabischen Raum aufgrund der Versuche der bipolaren Ordnung der Welt, der sowjetischen und der amerikanischen Einflussnahme auf diesen Bereich gibt es eben auch einen starken Export von antisemitischer Literatur aus der Sowjetunion in den arabischen Raum. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, mit den Zahlen der repräsentativen Meinungsbefragung in Deutschland, dass dieses Muster, das klingt natürlich ein bisschen anders, ist ja klar, dass dieses Muster aber seiner Struktur nach vergleichbar längst hier in breiten Teilen auch der Bevölkerung angekommen ist. Warum es gerade diese Form hat, denke ich, hat eine Reihe von nachvollziehbaren Gründen. Es wird so auf absehbare Zeit, auf absehbare Jahrzehnte ganz sicher so bleiben, dass im Antisemitismus die Täter-Opfer-Umkehr zentral bleiben wird. Und damit die Relativierung von Auschwitz, das ist klar. Daran wird sich nichts ändern. Aber diese Variante, jetzt das mit Israel zu verknüpfen, hat eine Reihe von Vorteilen. Einer der Vorteile ist, Israel scheint ja Belege zu liefern, Man kann auf dieses oder jenes verweisen, was ja im Einzelfall eventuell tatsächlich kritikwürdig ist. Es ist ja keineswegs so, dass das israelische Militär, die israelische Regierung nichts tun würde, was keine Kritik verdienen würde. Dadurch entsteht aber der Charakter eines scheinhaften Beleges, wenn man dann solche Vorkommnisse, seien sie tatsächlich oder vermeintlich, in so eine Weltanschauung einbaut, einem als Scheinbeleg. Dadurch kann sich der Antisemitismus auch verschleiern, es ist eine Art von Camouflage, weil er sich den Gestus gibt der rationalen Kritik und der berechtigten Sorge oder dergleichen. Das ist alles nicht neu. Wenn Sie Hitler lesen, finden Sie das schon. Natürlich mit anderen konkreten Beispielen. Beides zusammen aber ist zumindest in der Tendenz, öffnet den Antisemitismus wieder zur Weltanschauung, der in den letzten Jahrzehnten, gerade auch in den 70er, 80er Jahren, zumindest in der Bundesrepublik, doch stark eingedampft war auf das, nur das Thema Vergangenheitsbewältigung und nicht mehr mehr. Damit die vielen anderen Dinge, die im Antisemitismus eigentlich möglich sind, an Weltdeutung, an umfassender Deutung, weit, weit nach hinten getreten sind. Und gegenwärtig scheint mir eben die Tendenz zu sein, dass durch solche Konstruktionen, diese weltanschauliche Öffnung, die das wieder an Breite gewinnen im Antisemitismus, an viele Themen, die man deuten kann, wieder stärker wird. Und die Beispiele drängen sich auf, natürlich etwa Hohmann, der hat weit mehr als einfach nur die Vergangenheit bewältigen wollen. Er hat zum Beispiel die soziale Frage dort erörtert. Ganz klassisches Thema im älteren Antisemitismus. Und gegenwärtig ist eines der sicherlich wichtigen Fragen und wird wohl auch so bleiben, das Verhältnis zwischen Orient und Okzident, wie immer Sie es genauer formulieren wollen, Christentum, Islam, Morgenland, Abendland, Europa, arabische Welt, kurz zwischen Orient und Okzident. Und das lässt sich natürlich wunderbar mit Israel semantisch verknüpfen. Es geht jetzt weiter mit dem Mitschnitt von einem Vortrag von Klaus Holz zum Thema die Gegenwart des Antisemitismus, nachdem wir eben den zweiten Teil dieses Vortrages gehört haben, in dem es um den antizionistischen Antisemitismus ging. Gehen wir jetzt über zum dritten Teil und zum Schluss seines Vortrages, und zwar mit dem Thema Islamophobie, Ost-West-Gegensatz und der Antisemitismus. Ich komme damit zum knappen Schluss. Ich habe es überschrieben mit Islamophobie, der Ost-West-Gegensatz und der Antisemitismus. Es gibt ja Personen, die Islamophobie für einen Kampfbegriff halten, mit anderen Worten bestreiten, dass es so etwas wie Islamfeindlichkeit und damit auch Ausländerfeindlichkeit überhaupt gibt. Das ist, gehört in den Bereich der puren Ideologie. Puren Ideologie. Während der letzten Jahre, verstärkt nach dem 11. September, hat man uns versucht, ein Clash of Civilizations einzureden. Der eine oder andere Antisemitismuskritiker, der im Antisemitismus einen Wesenszug des Islam meint, identifizieren zu können, trägt hierzu unfreiwillig oder absichtlich bei. Insbesondere die westlich-christliche und die östlich-islamische Welt werden einander entgegengesetzt. Damit wird ein duales Deutungsschema Ost versus West nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in seine althergebrachte Position zurückverschoben. Ist nämlich viel, viel älter. Es entstand in den griechischen Perserkriegen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass dieser komische Film, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wer ist der 300? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es ist kein Zufall, dass gerade jetzt dann die Schlacht, die Europa, wenn man so will, konstituiert hat, nämlich im Gegensatz zu Osten, da steckt Zivilisation und Barbarei drin, das sind die Griechen gegen die Perser. Da kommt das her ursprünglich. Das Deutungsschema Ost versus West, das ist nicht mit der Sowjetunion, sondern es ist aus der griechischen Antike. Also entstand in griechischen Perserkriegen, gerade jetzt so ein komischer Film darüber, ist nicht Zufall, sage ich. Verfestigt sich dieses Schema im Römischen Reich, geht weiter in den Kreuzzügen und den Türkenkriegen und wird heutzutage als Unterscheidung zwischen Orient und Okzident, Morgenland, Abendland, Christentum, Islam neu belebt. Europa scheint eines solchen Gegenbildes zu bedürfen, um sich seine Identität als westliche, zivilisierte Welt nach dem Verlust des asiatisch-bolschewistischen Barbaren zu versichern. Diese islamophobe Entwicklung, die die schon längst vorhandene rassistische Diskriminierung der muslimischen Einwanderer in Europa forciert, ist aber nur die eine Seite der gegenwärtigen Entwicklung. Denn der Antisemitismus ist geradezu darauf spezialisiert, solche dualen Deutungsschemata aufzuheben. Das habe ich versucht zu erläutern. Und zwar aufheben in allen drei Wortbedeutungen. Bewahren, auf eine höhere Stufe heben und überwinden. Bewahren, ne? Der Antisemitismus schafft das nicht ab. Aber er kennt eine höhere Stufe, einen gemeinsamen Feind. So heißt es, um es plakativ zu belegen durch zwei Beispiele, so heißt es zum Beispiel beim Führer der iranischen Revolution Khomeini 1985, zitiere, das wichtigste und schmerzlichste Problem, mit dem die unterdrückten Nationen der Welt konfrontiert sind, sowohl muslimische wie nicht muslimische Nationen, ist das Problem Amerika. Amerika beutet die unterdrückten Völker der Welt mit den Mitteln groß angelegter Propagandakampagnen aus, die vom internationalen Zionismus koordiniert werden. Mit Hilfe ihrer verborgenen und verräterischen Agenten saugt er den wehrlosen Völkern das Blut aus. So Khomeini, der iranische islamistische Revolutionsführer, das hat er auch nicht Khamenei ganz offensichtlich erfunden. Und das ist wie eine Zusammenfassung meines Vortrags. Sie haben es wieder gehört, muslimische wie nicht-muslimische. Also der Islamist schlechthin, der kümmert sich keineswegs nur um den Islamismus, wenn es gegen die Juden geht, sondern auch um die nicht-muslimischen Nationen, wie er ausdrücklich schreibt, und sagt dann, naheliegenderweise natürlich die Amerika, die USA, der Feind der iranischen Revolution, vorheriger Unterstützer des Schah-Regimes eben. Nein, dahinter steckt der, wie heißt es auswörtlich, der internationale Zionismus. Das ist für meine Begriffe genau, ne, das Ding hier. Und natürlich mit den üblichen Mitteln, Propaganda, verborgen, verräterisch, Agenten. Das alles war wörtlich aus dem Zitat. Khomeini. Genau im selben oder im strukturell selben Sinn schrieb Michael Kühnen, der inzwischen verstorbene Vordenker der Neonazis, im Jahr darauf, 86, die Araber sind der natürlichen Bündnispartner eines nationalsozialistischen Europa. Ne? Eins, zwei. Der arabische Nationalismus kämpft, wie der europäische, gegen den Imperialismus und für die Freiheit. Und schließlich leidet die arabische Nation unter dem Terror des Zionismus, der auf arabischem Boden seinen Piratenstaat Israel errichtete und das arabische Volk der Palästinenser teils tötete und vertrieb, teils unterwarf und bis heute unterdrückt. Der Zionismus aber ist bekanntlich der Hauptfeind des Nationalsozialismus, der dem zionistischen Streben nach Weltherrschaft einen erbarmungslosen Widerstand entgegensetzt. Das ist die gleiche Struktur im Vokabular eines deutschen Neonazis. Die Figur des Dritten ermöglicht ohne jeden Bruch mit der Tradition des Antisemitismus auch das gegenwärtig dominante Deutungsschema Orient-Okzident so zu verbinden, dass die Abgrenzung gegenüber Muslimen gerade nicht ausschließt, die Juden als gemeinsamen Feind zu postulieren. Das Dual Abendland-Morgenland überwindet der Antisemitismus, indem eine dritte Position die des Juden zum umfassenden Feind erklärt. Unter dieser Perspektive erscheint der Jude als Weltfeind, womit sich der Antisemitismus wortwörtlich zur Weltanschauung aufwirft. Der Jude negiert die Ost-West-Grenze, ist der Antagonist sowohl des alten Europa wie des Islam. Hieran können antiamerikanische Einstellungen nahtlos anschließen, sodass sich das Gegenbild eines amerikanisch-jüdischen, imperialistischen, kulturzersetzenden Weltfeindes ergibt. In diesem Feindbild treffen sich Ost und West, Morgenland und Abendland, eher offener und eher latenter Antisemitismus, ohne dass man seine Feindschaft gegen die Fremden, die Muslime, wen auch immer, aufgeben muss. Ob und wie stark sich diese abzeichnende Tendenz in den zukünftigen Jahrzehnten verfestigen wird, ist natürlich schwer vorherzusagen. Gewiss scheint mir aber zu sein, dass wir in der aktuellen Neugruppierung von Feindbildern nicht nur mit einer dauerhaften Verfestigung eines anti-arabischen, anti-islamischen Feindbildes im wieder traditionell verorteten Ost-West-Gegensatz rechnen müssen. Gerade im Zuge dieser Verfestigung, dieses Konfliktes, gewinnt die Position des Dritten, gewinnt mit anderen Worten die antisemitische Weltanschauung an Bedeutung. Auch das kann man sich in der Logik nochmal klar machen. Wenn das unbedeutend ist, brauche ich doch gar nicht noch lange mit dem Dritten rummachen. Wenn das hier, umso bedeutender das hier wird, wenn sich das zum Konflikt der zuspitzt, dann wird der Dritte automatisch dann mit näher, wenn das eine bedeutsame Ebene der Deutung ist. Und genau in der Tendenz, so Europa, Arabien, Christentum, Islam und so weiter, darin stecken wir und darin steckt das Potenzial, auch dass der Dritte, und da spricht der Antisemitismus, von wachsender Bedeutung wird. Es ist eben auch überhaupt kein Zufall, dass die Hochzeit bislang des modernen Antisemitismus eben im späten 19. Jahrhundert war, zugleich die Hochzeit des Nationalismus und der imperialistischen Konkurrenz. Das ist sicherlich historisch kein Zufall. Es könnte also sein, dass analog etwa zum späten 19. Jahrhundert auch in den folgenden Jahrzehnten der Antisemitismus weiter aufblüht. Er ist auf jeden Fall dabei, aufzublühen. Um in dieser Logik sich nicht zu verfangen, meine ich, müssen wir die Feindschaft gegen die Muslime und gegen die Juden bekämpfen, anstatt das eine gegen das andere auszuspielen. Ich danke Ihnen. So, wir haben jetzt aus den Diskussionsfragen ein paar ausgewählt, die uns interessant erschienen. Zuerst mal gab es Fragen, die nochmal genauer nachgehakt haben, wie das zu verstehen ist, dass der Antisemitismus als Weltanschauung zu bezeichnen ist. Ja, das sind zwei Fragen und die hören wir uns jetzt erstmal an. Ich schlage vor, dass wir jetzt Fragen sammeln und mal die nächsten drei nehmen. Sie zuerst. Ich habe da hinten gehört, werde hoffentlich. Meine Frage zielt auf Ihre Definition von Antisemitismus als Weltanschauung. Ich habe mich gefragt, ob Sie damit gewissermaßen die Messlatte nicht sehr hoch hängen für antisemitische Denkweisen, Äußerungen. Muss es immer sozusagen ein geschlossenes Weltbild sein? Ist nicht sehr viel typischer, sehr viel häufiger sozusagen ein partieller, ein situativer Antisemitismus, der sozusagen an diesem ganzen Gedankengebäude mal ein bisschen nascht, der jetzt aber nicht unbedingt die Protokolle der Weisen von Zion jetzt wortwörtlich ernst nimmt? Und in dem Zusammenhang die Frage, es gibt ja diese berühmte Definition von Shulamit Volko, die wird ja auch zitiert in dem Ankündigungstext hier, Antisemitismus als kultureller Code. Das ist, wenn ich das richtig sehe, ja entwickelt an der Gesellschaft des späten Deutschen Kaiserreiches. Meiner Meinung nach, so wie ich das verstehe, ist das ja deutlich niedriger gehängt. Das ist keine Weltanschauung, der Antisemitismus. Das ist sozusagen ein gesellschaftliches Selbstverständigungsmittel, was ein Wir-Gruppengefühl verursacht. Und so wird der Antisemitismus von Frau Volko da definiert. So hat er seine soziale Funktion im späten Deutschen Kaiserreich. Wie würden Sie das sehen? Ist das sozusagen eine überwundene Phase des Antisemitismus? Und wie verhält sich sozusagen Ihre Definition Antisemitismus als Weltanschauung zu dieser anderen Definition Antisemitismus als kultureller Code, als kulturelles Selbstverständigungsinstrument? Wie du willst. Ich möchte in eine ähnliche Richtung gehen wie mein Vorredner Karl-Christian Führer. Und zwar würde ich gern fragen, Sie haben für mich als Historikerin überraschend diese Weltanschauung ohne jeden Träger vorgestellt. Das ist, also ein bisschen polemisch mal, vielleicht um das zuzuspitzen, das lernen wir im Pro-Seminar, das gummt nicht. Also diese Weltanschauung, die verbreitet sich nicht von allein. Sie haben natürlich einige Beispiele gemacht, das ist mir klar. Verbunden mit Ihrer These, dass es eigentlich nichts Neues im Antisemitismus gibt, sondern dass eine Öffnung stattfindet zu verschiedenen Gruppen, die die Struktur übernehmen können, die semantische Struktur übernehmen können für ihre eigenen Interessen, finde ich, wird die Frage sogar noch mal vordringlicher, danach zu fragen, welche Gruppen übernehmen antisemitische Denkstrukturen in Anschluss an Karl-Christian Führer auch noch mal, für welche Funktionalisierung. Das finde ich doch, dass man da historisch etwas genauer gucken müsste, denn es ist doch schon ein Unterschied, ob Sie den Antisemitismus in der Weimarer Zeit sich angucken, jetzt, ich rede jetzt für deutschen Antisemitismus, wo es die Staatsgründung noch nicht mal, also die gab es im entfernten Gedanken, aber die war nicht realisierbar, das war völlig abwegig noch zu dem Zeitpunkt. Das kann also diese Funktion, die Sie dargestellt haben, dass der Antisemitismus als Antizionismus muss eine andere Funktion gehabt haben, weil die Staatsgründung noch nicht in Reichweite erschien. Das bringt mich zu der Frage, wo ist die historische Differenzierung in der Weltanschauung? Die fällt bei Ihnen völlig weg. Ich glaube, dass es da was gibt, das haben Sie vielleicht einfach nicht vorgetragen, verbunden mit meiner Frage danach, wo sind die Träger? Ist das wirklich so, dass alle gleich sind, diese Träger? Das würde ich bezweifeln. Ich glaube, dass es da historisch sehr differenzierte Träger gibt und wir gut daran tun, das genau zu differenzieren. Hast du die beiden? Oder? Gerne, gerne. Ich finde es immer schwierig, weil es sind ja offensichtlich sehr zentrale Fragen, auch die man schlecht bündeln kann. Führer, ja, hochgehängt, Weltanschauung. Das stimmt. Ich habe eher am Rande sichtbar gemacht, dass ich meine, dass der Antisemitismus nach 45, vorsichtig jetzt mal in der Bundesrepublik, sich stark eindampft, also genau seine weltanschauliche Breite verliert. Das wäre Bestandteil meiner These. Natürlich kann man nicht behaupten, dass jede Form des Antisemitismus immer gleich wie die Protokolle von Zion so. Das eigentlich Typische aber ist, und da würde ich fast eher den Gegenbeweis von Ihnen verlangen, mal so typische antisemitische Äußerungen, sagen wir ab 3 Zeilen bis 5, und dann daran zeigen, dass das bloß so ein Stereotyp ist und nicht, dass manches von dem, was ich vielleicht elaborierter hier mitformuliert habe, da zumindest aufblitzt. Sie finden ständig das mit dem Geld, mit der Presse, mit dem, was ich als Moderne zusammenfasse. Diese ganze, die Personifikation anonymer sozialer Prozesse in einer Person. Also Sie finden sehr vieles in ganz wenigen Aussagen. Ich habe mich ja anheischig gemacht, nicht nur an Material, à la Mein Kampf oder sowas, das deutlich zu machen, sondern auch an viel, viel knapperen Kommunikationen, die also gar nicht diese Buchdeckel brauchen, sondern die man so in ein paar Sätzen sagen kann. Also von daher gebe ich Ihnen so ein bisschen schon zu, ja, aber nicht so ganz. Ich meine, dass das den Antisemitismus eben wesentlich auszeichnet, dass durch den Inhalt der einzelnen Stereotypen er sozusagen genuin diesen Zug ins Weltanschauliche hat. Frau Wolkow, die ich nun wahrlich schätze, kultureller Code, das ist so ein, ich weiß, das ist jetzt total populär und ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, das ist so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen ein, wie soll ich das jetzt höflich sagen, jetzt habe ich mich, das ist eine brillante Idee, die nicht gut ausargumentiert ist. Ich sage es jetzt mal so frech, das ist ja gemein, so jemanden so anzugreifen, dass ich jetzt nicht verteidigen kann. Die Idee mit dem kulturellen Code ist super, die halte ich für eine brillante Idee, aber in der Ausarbeitung, wenn man mal den Aufsatz wirklich streng liest, lesen Sie den mal, als würden Sie Hegel lesen, dann stolpern Sie von einem Widerspruch in den nächsten hinein. Das ist so, also würde ich behaupten. Und das liegt genau daran, weil sie das nämlich überhaupt nicht auf den Punkt kriegt. Was soll das denn bitte schon heißen, dass etwas kodiert sei, kulturell? Das heißt doch, dass ich mit einem kurzen Symbol, einem Wort oder irgendwas, ne, einem Code eben, etwas viel, viel Komplexeres bezeichne. Na, was ist das Komplexere? Das ist meine Weltanschauung. Der Code ist, wenn ich sichtbar mache, das argumentiert sie für die wilhelminische Zeit, nicht nur Deutschland, auch Frankreich, so argumentiert sie, wenn ich sichtbar mache, zum Beispiel durch ein antijüdisches Symbol, ein gängiges Beispiel in Frankreich war diese Stöcke, mit denen die Herren gegangen sind. Ne? Also nicht, weil sie gebrechlich waren, sondern aus symbolischen Gründen. Da gab es viele Stöcke, die hatten vorne so eine Judenfratze am Stock, also als antisemitische Ausdruck. Und das wäre genau ein Beispiel für der Code. Damit hat der Herr, wenn er flanieren war, gezeigt, ich bin nicht nur einfach Antisemit, sondern ich bin Nationalist, ich bin Dreyfus-Gegner, ich bin gegen die Republik, ich bin gegen die Liberalen und ich bin eigentlich gegen Victor Hugo und so fort. Und das ist mein Code, also kodiert wird in so einem Symbol eine komplexe Weltanschauung. Und das hat sie durcheinander gewirkt. Finde ich. Deswegen habe ich keine Mühe, das aufzugreifen, aber muss sie dann immer schelten, so ein bisschen. Das habe ich auch schon schriftlich getan. Frau Heinzel, das ist eine Frage, die finde ich geradezu dankbar für, weil es mir zwei Möglichkeiten gibt, Ihnen A zu widersprechen, aber vorher B noch zu sagen, dass Sie haben nicht recht. Das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Ich habe natürlich ausschließlich auf einer Ebene argumentiert. Sagen wir, wenn Sie großzügig zu mir sein wollen, kulturwissenschaftlich. Natürlich brauchen Semantiken Träger und vieles andere mehr, aber insbesondere Träger, Gruppen, Organisationen, Finanziers und so fort. Gar keine Frage. Und selbstverständlich für eine umfassende Beschreibung und Theorie des Antisemitismus wäre das eine Ebene, die systematisch eingezogen werden müsste. Habe ich nicht vorgetragen, habe ich nichts dazu gesagt, so haben Sie schlicht recht. Jetzt argumentiere ich nur, ich bin an einem historischen Seminar, vielleicht darf ich das sehr frech sagen dann. Ich bin ja Soziologe, nicht Historiker, auf dem Fach nach. Und ich argumentiere natürlich in einem Arbeitsgebiet, das seit langem von der Geschichtswissenschaft dominiert wird. Das kann man schlecht gegen die Geschichtswissenschaft sagen, es ist eine Kritik an allen anderen Fächern, die sie raushalten, aus der, zum Beispiel die Soziologie, die ist komplett verpennt. Komplett, und zwar seit 50. Insofern also gut. Nur, ich argumentiere natürlich auch gegen bestimmte Eigentümlichkeiten Ihres Faches. Und die heißen, es muss immer was anders sein. Es ist immer anders. Jetzt ist aber der Punkt, es ist ja das Spannende, wenn ich den Antisemitismus deutscher, rechtskonservativer Studenten um 1900, japanischer Studenten 2000, einem Bauernverein in Hessen, 1870, britischen Adligen, Salons in Frankreich, wenn der Dreyfus-Affäre, und ich kann jetzt die Liste, also ganz unterschiedliche Träger, finde ich die gleichen Muster. Ist ein Ding. Das heißt noch nicht, dass es unwichtig ist zu sagen, wer sind denn die Träger, ändert sich da was? Die Frage ist damit nicht beantwortet. Aber das zunächst verblüffende Ergebnis ist, dass wenn Sie systematische Vergleiche anstellen, auf der Ebene dessen, was die denn transportieren, nicht wer transportiert, und gerade sagen, damit ich systematisch vergleiche, muss ich alle anderen Bedingungen möglichst different setzen. Sonst ist mein Vergleich nichts wert. Ich muss möglichst differente Formen des Antisemitismus annehmen, vorab annehmen, unterschiedliche Trägergruppen, andere Zeiten, andere Länder. Und wenn ich dann im Vergleich zeigen kann, nur dann kann ich im Vergleich zeigen, dass es möglicherweise doch systematische Gemeinsamkeiten gibt. Das wäre eine die Konstruktion von Gemeinschaft, von Antimodernismus, jüdischer Macht etc. wären alles Gemeinsamkeiten. Die finden Sie beim hessischen Bauern und beim jetzigen Neonazi oder was weiß ich, wo Sie hingucken wollen. Nochmal, Ihre Frage will ich damit einfach offen zugeben. Ich kann die nicht beantworten. Ich bin kein Historiker. Ich fühle mich dafür auch nicht so ganz zuständig. Ich wäre aber sehr dankbar dafür, wenn zum Beispiel Historiker oder Historikerinnen bei sowas dann eben auch selber nochmal genau sagen würden, okay, das ändert sich. Es klingt ab bei den hessischen Bauern und geht vielleicht los bei irgendeinem spezifischen Arbeitermilieu irgendwo. Oder es ist in Frankreich so und da so. Aber sie haben Mühe, ein Buch zu finden, in dem überhaupt nur halbwegs, wenn man wohlwollend liest, ernsthaft versucht wird zu sagen, was ist denn bitte schön Antisemitismus? Da finden Sie in der Regel, also gerade das etwa jetzt gefeierte Buch von Malmann und Küppers, das seine Verdienste hat, zum Teil auch nicht. Danach können Sie eigentlich nur sagen, Antisemitismus ist irgendwie was gegen Juden, so was Schlimmes. Ist irgendwie unbefriedigend. Nun kommt eine Frage, die leider sehr schwer zu verstehen ist, weswegen wir sie hier wiedergeben. Sie bezieht sich auf den bereits eingangs erwähnten Text von Klaus Holz und anderen aus dem Jahr 2002, der eingangs mit einem Flugblatt der Hamburger Studienbibliothek kritisiert worden war. Der erste Teil der Frage bezieht sich auf einen Vergleich des Schriftstellers José Saramago, der die israelische Besatzung mit der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus verglichen hatte. Und dieser Vergleich wird in einem Text, an dem Klaus Holz mitgewirkt hat, da steht drin, dass Saramago nur seinem Entsetzen über die israelische Besatzungspolitik mit einem falschen historischen Bild Ausdruck verleihe. Und die Frage bezieht sich darauf, dass das ja wohl dann kein Antisemitismus sein könnte, sondern nur ein falsches historisches Bild. Und der zweite Teil der Frage bezieht sich darauf, dass die fragestellende Person einfach ein Zitat vorliest und dann fragt, wie sich denn das erklären ließe. Das Zitat wollen wir auch nochmal vorlesen, das ist auch aus diesem Text. Das lautet: Der Antizionismus in der arabischen Welt und der vieler PalästinenserInnen wird mit dem traditionellen Antisemitismus der westlichen Welt, der die Shoah hervorbrachte, in eins gesetzt. Also von diesen AntisemitismuskritikerInnen, die auch von Holz kritisiert werden. Damit wird der eliminatorische Antisemitismus verharmlost und in seiner historischen Einmaligkeit relativiert. Wenn die PalästinenserInnen als die Antisemiten von heute verurteilt werden, liegt darin ebenfalls eine Schuldabwehr und eine Relativierung der Shoah. Ja, das ist sozusagen der zweite Teil der Frage, wie sich dieses Statement erklären lässt. Was uns hier aufgefallen ist und was wir hier auch sehr interessant finden, dass im Gegensatz zu dem eben vorgelesenen Zitat aus dem Text, den auch Klaus Holz mitverfasst hat aus dem Jahre 2002, er am Anfang des Referats als einer seiner Kernthesen vorgestellt hat, dass der islamistische Antisemitismus in seinen Wesensmerkmalen gerade sich nicht unterscheidet vom westlichen Antisemitismus. Nun aber die Antwort von Klaus Holz. Ja, so geht das manchmal mit politischen Differenzen. Ich wundere mich. Aber weil es um einen Text geht, gehe um das gleich drauf ein. Ja, ich mache das gerne. Wundere mich, aber ich bin gern bereit, ein Sie anzunehmen. Wir hatten uns bislang immer geduzt. Aber so gehen politische Auseinandersetzungen dann eben manchmal aus, dass man sich dann das Du wieder zurückzieht nach wie vielen Jahren? 15 oder 20 oder so. Der Text, um den es geht, der hat einen gewissen Aufruhr verursacht. In bestimmten Hinsichten. Ich will aber da nicht lange darauf eingehen, es wird nur umständlich, zu den beiden Fragen in der Sache. Ich finde, dass die erste Bemerkung, so wie du sie, wenn ich es richtig erinnere, korrekt zitiert hast, ich finde, dass die falsch ist. Die ist falsch, die muss zurückgenommen werden. Der Vergleich von den Saramago anstellt, der ist so harmlos nicht. Zweitens würde ich dazu sagen, dass es schon zuweilen auch eigentümlich läuft in solchen Auseinandersetzungen, wie schnell an jeder Stelle und gegen jede Person mit dem Antisemitismusvorwurf hantiert wird und eben die sich die Mühe von vermeintlichen, tatsächlichen Antisemitismuskritikern eben auch mal etwas genauer hinzugucken, wann hat er was, in welchem Kontext gesagt, sagt er das öfters, hat er das einmal gesagt und was sagt er denn sonst noch so, dass das schon auch ein gewisses Maß an Redlichkeit verlangt und sich nicht immer nur mit Halbsätzen dann zu begnügen. Das sage ich als Zweites zu dem Saramago. Ihr zweiter Punkt. Ja, das, weil das im Moment eine der Möglichkeiten ist, und ich kann dafür gerne auch ein paar Autoren und Texte nennen, aber Ihnen sind die ja bekannt, die tatsächlich im Moment, das ist ziemlich perfide, eine Islam- bzw. Palästinenser-Araber-Feindschaft gerade damit eben verstärken, dass sie wild mit dem Antisemitismusvorwurf um sich werfen. Sodass man, bitte? Nee, mache ich nicht. Ich habe mich versucht an der Stelle. Natürlich, ich bestreite doch natürlich nicht, dass es einen grassierenden Antisemitismus arabischer respektive islamistischer Provenienz gibt. Das bestreite ich nicht. Aber man kann erstens den Konflikt zwischen Palästinensern und Israel nicht komplett auf die Folie Antisemitismus spannen. Da muss man einfach genauer hingucken und sich auch dann differenzierter äußern. Und man kann zweitens, das ist ja sehr populär, Malman Küppers habe ich schon genannt, hat das ja neulich in einer Tageszeitung so vertreten, so tun, als würden wären die Palästinenser, da geht es schon los, da bin ich genau in dieser Logik drin, die Palästinenser ist eine ideologische Formulierung, schon immer sozusagen, spätestens seit den 30er Jahren, auf dem Trip eliminatorischer Antisemitismus. Und darin steckt natürlich eine Entlastungsfunktion gegen den eliminatorischen Antisemitismus, der tatsächlich real war, nämlich den nationalsozialistischen, und ein Versuch oder eine Verkürzung der Kritik des tatsächlichen Antisemitismus in Palästina, indem man ihn auf diese Radikalität unbedingt festnagelt. Auch da natürlich, das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, sondern dass das zu einem Totschlagargument gemacht wird, und ich bleibe bei Malman Küppers als Beispiel, mit dem man sich dann bestimmte Folgefragen und Analyseschritte eben einfach auch erspart. Zum Beispiel, ich meine, ein Beispiel, jetzt bin ich bei den beiden, aber ich kann auch etwas anderes sagen, eben indem man einfach so tut, die analysieren, und das ist das Schöne an dem Buch, deswegen kann ich es hier nicht verreißen, verstehen Sie das nicht falsch, Nazi-Quellen, in denen es um Palästina geht, während der Zeit des Nationalsozialismus. Soweit so gut, haben auch neue Funde gemacht, alles wunderbar. Aber tun so, als könnte das, was die Nazis in ihren Dokumenten als Sicht der Palästinenser wiedergeben, als könne man das einfach glauben. Das ist natürlich quellenkritischer, ja, das ist vor dem ersten Semester. Jetzt kommt nochmal eine Nachfrage, die bezieht sich darauf, dass der Mufti von Jerusalem in den 30ern und 40ern gleichzeitig Führer der palästinensischen Nationalbewegung gewesen sei und ein Freund Adolf Hitlers, woraufhin dann Klaus Holz wieder antwortet. Ja, aber jetzt weiß ich auch noch, welches Buch. Also er hat wahrscheinlich das Buch von, nee, das nenne ich nicht, dafür mache ich keine Werbung, im Sinn, weil das eben genau darin eine tendenziöse Darstellung ist. Natürlich ist der Mufti, der Großmufti von Jerusalem, also Hussein, der wird zum Führer der palästinensischen Nationalbewegung in den 30er Jahren, ist dann im Nazi-Exil ab 41 und ist auch noch beteiligt, Freund Hitlers trifft nicht ganz, eher Freund Hitlers, und ist mit daran beteiligt, muslimische SS Division aufzubauen in Bosnien-Herzegowina und ist zu da. Also Abtäter. Ganz keine Frage, nichts zu relativieren. Aber man muss die gesamte Geschichte dabei angucken. Erstens ist dieser Mufti entgegen seiner Bezeichnung im qualifizierten Wortsinn kein Islamist. Der ist Nationalist und rassistisch. Der ist aber nicht im Kern eigentlich ein Islamist. Der hat mit dem späteren Islamismus wenig. Zweitens wird der Mufti, und deswegen habe ich so scharf gegen die Palästinenser und dergleichen gesprochen, der Mufti setzt sich in den 30er Jahren allmählich innerpalästinensisch in einem Machtkampf gegen andere palästinensische politische Strömungen durch. Und dieses Durchsetzen muss man sich wortwörtlich in der Gestalt von Meuchelmorden vorstellen. Es gibt mehrere hunderte innerpalästinensische Tote und insbesondere lässt der Mufti reihenweise politische Konkurrenten bei Nacht und Nebel erstechen, erschießen, erschlagen. Und dieser Machtkampf setzt er sich allmählich gegen andere Strömungen durch. Und wenn man heute immer nur Mufti, Mufti, Mufti sagt, vergisst man, dass es relevante palästinensische Gruppen, Parteien, Strömungen gab, die ein anderes Verhältnis zum beginnenden Staat Israel oder zur zionistischen Besiedlung wollten. Man vergisst ja auch ganz gerne, dass es eine israelisch-palästinensische Gewerkschaft zum Beispiel gab, die sich erst unter dem Druck solcher Leute wie Mufti und solcher Konflikte dann, ich glaube 48, erst auflöst. Man darf diese anderen nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, dass es andere palästinensische Strömungen, Personen, Überzeugungen, Parteien historisch gab und dass die mit platt gemacht worden sind in diesen Auseinandersetzungen und dass es die auch heute noch gibt. Und deshalb müssen diese Generalisierungen meines Erachtens vom Tisch, sie tragen nur zu einer falschen Feindschaft bei. An dieser Stelle der Diskussion steigen wir jetzt aus. Es ging da noch ein wenig mit Wortgefechten weiter zu diesem Thema. Ja, das war der kommentierte Mitschnitt zu der Auftaktveranstaltung der Vorlesungsreihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus, Hamburger Gespräche zur Geschichtswissenschaft. Und zwar war das der Vortrag von Dr. Klaus Holz mit dem Titel Die Gegenwart des Antisemitismus aus dem April. Wir hoffen, dass ihr damit was anfangen konntet. Werden wahrscheinlich noch zu anderen Vorträgen Sendungen produzieren, die kommentieren, kritisieren. Und jetzt geht es erstmal mit Musik weiter und danach mit der nächsten Sendung.